Abschnitt 1. Die Lager der Geächteten. Aus der Chronik der Herrschaft. Sie kamen aus den wilden Nordlanden. Ohne Vorwarnung stürmten sie unsere Burgen und eroberten Nordmar, welches wir 7 lange Jahre lang besetzt gehalten hatten, im Handumdrehen. Dies war der Beginn des 2. Orkkriegs. Von den Erzminen Nordmars abgeschnitten, waren wir vom magischen Erz der Insel Korinnes abhängig. Da es nicht genügend freiwillige Minenarbeiter gab, musste unser weiser König Maßnahmen ergreifen, die nicht immer die Zustimmung des Pöbels fanden. Jeder, der sich eines noch so geringen Verbrechens schuldig macht, soll zur Arbeit in den Erzminen von Korinnes gezwungen werden. Um jede Flucht aus dem Minental unmöglich zu machen, entsandte unser weiser König seine mächtigsten Magier, um eine magische Barriere zu schaffen. Doch etwas störte das Vorhaben. Die Barriere wurde größer als geplant und schloss ihre Erbauer, die Magier, mit ein. Die Gefangenen eroberten bald darauf das Minental und töteten ihre Wärter. Der Abschaum ließ unserem weisen König keine Wahl. Er musste mit ihnen verhandeln. Monat für Monat bringen die Gefangenen nun das Erz an den Rand der Barriere. Monat für Monat geben wir ihnen dafür alles, was sie verlangen. Kodama, Chronist am Hofe König Robas II. Kapitel 1. Die Taufe. Verzweifelt versuche ich mich gegen den Griff der beiden Wachen zu wehren, die mir meine gefesselten Hände auf den Rücken drückten. Wir befanden uns am Ende des Passes zum Minental, kurz vor einer Biegung. Die Ochsen, die den Karren mit den Waren für die Gefangenen gezogen hatten, fraßen vom spärlichen Gras in der Schlucht. Die Wachen zerrten mich den steilen Hang an der Felswand hinauf. »Jetzt wanderst du in den Knast«, zischte mir eine der beiden Wachen ins Ohr. Ich habe gehört, dass sie Neuen dort zur Begrüßung die Fresse polieren. ergänzte die andere Wache, woraufhin beide in dreckiges Gelächter ausbrachen. Plötzlich sah ich sie. Die Barriere. Eine riesige Kuppel von vielen Kilometern Durchmesser, die das gesamte Tal umspannte. Die Barriere bestand aus gewaltigen, blauen Blitzen, die ständig in Bewegung waren. Wir waren oben auf der Klippe angekommen und blickten auf einen kleinen Talkessel ungefähr 4 Meter unter uns. Der Pass ins Minental, durch den wir gekommen waren, mündete unter uns in den Talkessel. Von einer Plattform am Rand eines kleinen Teiches, direkt neben der Mündung des Passes, führte eine hölzerne Schiene, auf der ein kleiner Wagen fuhr, zu uns hinauf. Überall waren Arbeiter, die unter Aufsicht von Wachen die Erzkisten von den Gefangenen wegbrachten und den Karren mit Waren aller Art beluden. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie eine schöne, junge Frau mit gefesselten Händen zum Karren gebracht wurde. Die Wachen führten mich zu einem in ein gelbes Gewand gekleideten Richter mit spitzem Gesicht, der den Urteilsspruch verlesen sollte. Ich hatte im Kerker der Stadt Korinnes einige Geschichten über ihn gehört, der nur dem Gold gegenüber loyal war. Wahrscheinlich wäre es ihm egal gewesen, was die Wachen mit mir anstellten, solange ich noch in der Lage war, eine Spitzhacke zu schwingen. Mit fiesem Grinsen, fast genüsslich, entrollte er eine Schriftrolle in seiner Hand und begann zu lesen. Im Namen König Robas II. Von Myrtana. Warum musste man mir noch diesen Müll vorlesen? Träger des Zepters von Varant. Das war ja schlimmer als jede Folter. Vereiniger der 4 Reiche am Myrtanischen Meer. Gerade als ich mich fragte, wie viele Titel dieser verdammte König eigentlich hatte, wurde der Richter unterbrochen. »Halt!« sagte eine gebieterische Stimme und wir alle wandten unsere Köpfe. Vor uns stand ein Mann in einer weiten, grauen Robe. Dazu trug er eine dunkelrote Schärpe, die mit einer goldenen Flamme bestickt war. Auf seinem Rücken hing ein hölzerner Kampfstab. Was hatte ein Hochmagier des Feuers hier zu suchen? Der Feuermagier blickte mir ins Gesicht. Sein graues Haar und sein Bart waren von zahlreichen weißen Strähnen durchzogen. Er hatte ein stolzes und aristokratisches Gesicht. Nur die müden, grauen Augen passten nicht in das strenge Bild. »Gefangener, ich habe dir ein Angebot zu machen«, begann er, zog eine versiegelte Pergamentrolle aus seiner Tasche und wedelte mir damit vor der Nase herum. »Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen.« »Was? Sie wollten mich für den Rest meines Lebens in dieses Freiluftgehege sperren und erwarten jetzt, dass ich den Botenjungen für sie spielte?« »Du verschwendest deine Zeit«, antwortete ich, wohl wissend, dass die stolzen Feuermagier Wert darauf legten, mit ihr angesprochen zu werden. Doch der Magier ließ sich nicht beirren. »Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst.« Ich horchte auf. »Alles, was ich verlange? Das hört sich nicht schlecht an«, dachte ich mir. »Gut, ich werde deinen Brief nehmen«, sagte ich. Der Magier nickte den Wachen zu, die widerwillig meine Fesseln durchtrennten. Daraufhin hielt er mir den Brief hin, doch ich machte keine Anstalten, ihn zu nehmen. »Nur unter einer Bedingung«, sagte ich. Verwundert blickte der Magier mich an. Ich deutete auf den Richter und sagte, »Erspart mir den Rest von seinem Gefasel.« »Du Wag«, begann der Richter, doch der Magier unterbrach ihn. »Schweig!« Kaum hatte ich den Brief genommen und mir in den Gürtel gesteckt, sagte der Magier, »Gut, hinein mit ihm.« Und ehe ich wusste, wie mir geschah, stießen die Wachen mich die Klippe hinunter. Schreiend stürzte ich hinab. Ich hatte gar keine Zeit, mich vor den Blitzen zu fürchten. Da hatte ich sie auch schon passiert, ohne dass auch nur einer mich getroffen hatte. Mit einem lauten Platscher landete ich in einem kleinen Teich. Verzweifelt ruderte ich mit den Armen, doch ich hatte vollkommen die Orientierung verloren und wusste nicht mehr, wo unten und wo oben war. Plötzlich packte mich etwas am Kragen und zog mich aus dem Wasser. Ich blickte in das grinsende Gesicht eines schwarzhaarigen Mannes. »Willkommen in der Kolonie«, sagte er, holte aus und gab mir einen kräftigen Schlag ins Gesicht. Er ließ mich zu Boden fallen, wo ich liegen blieb, während mir Blut aus der Nase strömte. Über mir hörte ich Gelächter. »Das reicht! Lasst ihn in Ruhe!« rief plötzlich eine zweite Stimme. »Musst du dich immer einmischen, Diego? Warum können wir nicht ein bisschen Spaß mit dem Neuen haben?« hörte ich die Stimme des Mannes, der mich geschlagen hatte. »Ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, dass du die Neuen in Ruhe lassen sollst, Bullet.« »Was ist schon ein Neuer? Wir haben genug von diesen Dreckfressern, die in der Mine schuften.« »Da sind die Erzbarone aber anderer Meinung, Bullet, und ich werde nicht zusehen, wie du den Neuen kalt machst.« Ich hörte, wie ein Schwert gezogen wurde. »Nur zu? Töte mich ruhig, aber ich frage mich, wie du das Torus erklären willst«, sagte die zweite Stimme gelassen. Das Schwert wurde wieder eingesteckt. »Eines Tages werde ich dir dein dummes Grinsen aus dem Gesicht prügeln, Diego«, fauchte Bullet. »Los, setzt euch in Bewegung, ihr Ratten. Wir gehen zurück ins Lager.« Ich hörte Fußgetrampel und das Geräusch eines Wagens, der sich schwerfällig in Bewegung setzte. »Komm schon, steh auf«, sagte die zweite Stimme. Stöhnend erhob ich mich, rieb mir die schmerzenden Glieder und schüttelte mich. Das Wasser war noch sehr kalt. Man spürte, dass der Winter gerade erst vorbei war. Dann blickte ich den Mann vor mir an. Er war klein und drahtig. Seine Hosen wirkten, als seien sie aus zahlreichen roten und einigen grauen Flicken zusammengenäht. Über seinem roten Hemd trug er eine Weste aus schwarzem Leder, aus dem auch seine Stiefel waren. An seinem Gürtel hingen neben zahlreichen kleinen Taschen und Beuteln ein Dolch und ein Kurzschwert. Auf dem Rücken trug er einen Langbogen samt Köcher. Er hatte ein grimmiges Gesicht mit einer krummen Hakennase und einem schmalen Schnauzbart. Sein schwarzes Haar hatte er zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden. »Ich bin Diego«, sagte er leicht gelangweilt. »Ich bin«, begann ich, doch Diego unterbrach mich. »Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier, und ich kümmere mich um die Neuen. Belassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, hier länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus?« »Also gut«, sagte ich. »Reden wir. Warum hast du mir geholfen?« »Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullet und seine Jungs hätten dich womöglich kalt gemacht. Und das konnte ich mir nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg hierher gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen.« »Einen Vorschlag?«, fragte ich interessiert. »Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder Neue hier wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt 3 Lager in der Kolonie, und einem davon wirst du dich wohl anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind.« Diego leierte seinen Text gelangweilt herunter, als hätte er ihn schon etliche Male aufgesagt. Doch das störte mich weniger. Wenn ich schon den Rest meines Lebens hier verbringen musste, dann wollte ich wenigstens alles über diesen Ort wissen. »Was ist das alte Lager?«, fragte ich. »Es ist das größte und mächtigste der 3 Lager. Es war auch das erste. Und langsam muss ich auch dorthin zurück«, erklärte Diego. »Und was ist mit mir?«, fragte ich. Nach dem freundlichen Empfang gefiel mir der Gedanke, allein in dieser Welt herumzuirren, gar nicht. »Du kannst mit mir kommen«, sagte Diego. »Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier, und ich glaube kaum, dass du in der Wildnis pennen willst.« Wortlos drehte Diego sich um und betrat eine schmale Schlucht auf der anderen Seite des Talkessels. Ich folgte ihm. »Kannst du mir mehr über diesen Ort erzählen?«, fragte ich. »Wir nennen es die Kolonie. Du wirst schon sicher davon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager«, erklärte Diego. Vor uns versperrte ein kleines, hölzernes Tor die Schlucht. Es wurde von 2 Männern bewacht, die in rote, Metall- und lederverstärkte und stark geflickte Waffenröcke gekleidet waren. Sie ließen uns passieren. Doch einer der Wachen rief mir lachend zu: »Sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit.« »Wozu ist das Tor?«, fragte ich Diego. »Damit niemand an die Austauschstelle rankommt«, erklärte dieser. »Schon gar nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager.« »Was stimmt mit dem neuen Lager nicht?«, wollte ich wissen. »Nun, verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Wenn du allerdings kein Problem damit hast, für ein altes Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu bekommen, bist du da genau richtig.« »Dieser Bullet ist aber auch nicht gerade pfleglich mit mir umgegangen«, sagte ich und rieb mir mein immer noch schmerzendes Gesicht. »Ja, der Schlag ins Gesicht. Das nennen sie die Taufe.« »Und habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute?« »Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst, ist alles in Ordnung.« »Schutzgeld? Das wurde ja immer besser«, dachte ich. »Aber ich habe überhaupt kein Gold.« »Macht nichts. Ich auch nicht. Hier drinnen ist dein Gold wertlos. Gibt eh kaum was davon hier.« »Und was benutzt ihr dann als Währung?« »Erz.« »Aber das ist doch sehr wertvoll«, Diego lachte. »Ja, da draußen vielleicht. Aber der König braucht es ja für den Krieg. Und außerhalb der Kolonie ist es auch sehr selten, wenn man mal von Nordmar absieht. Aber da sitzen ja eh schon seit langem die Orks. Aber hier drinnen? Hier gibt es Erz wie Sand in Varant. Das meiste tauschen wir mit der Außenwelt. Nur ein Bruchteil des Erzes, das wir schürfen, wird als Sold an die Leute ausgezahlt. Die Schlucht wurde etwas breiter und auf beiden Seiten führten Stollen in den Berg, von denen die meisten eingestürzt waren. Das ist die verlassene Mine, erklärte Diego. Hier haben wir früher das Erz für den König gefördert. Aber die Mine ist weit älter als die Kolonie. Vor 9 Jahren ist die Mine eingestürzt. Seitdem arbeiten wir in der alten Mine. Wir hatten die Mine passiert. Der Weg führte nun ein wenig bergab. Plötzlich fiel mir der Brief wieder ein, den ich ganz vergessen hatte. Ich blieb stehen und tastete an meinen Gürtel herum. Einen kurzen Moment dachte ich, ich hätte ihn im See verloren. Dann fand ich ihn und zog ihn beruhigt aus meinem Gürtel. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich, dass er vollkommen unversehrt war. Offenbar konnte ihm das Wasser nichts anhaben. Ich betrachtete das in den roten Wachs eingedrückte Siegel. Es zeigte 2 stilisierte Hände, die zu einer Flamme beteten. Dies war das Symbol von Innos, dem Gott des Feuers und der Sonne, der Herrschaft und der Gesetze, dessen Priester die Feuermagier waren. »Kommst du?« rief Diego. Ich blickte auf. Er war schon 5 Meter weiter. Schnellen Schrittes schloss ich zu ihm auf und zeigte ihm den Brief. »Ich habe einen Brief an den obersten Magier des Feuers. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich hier reinwarfen.« »So!« Diego zog eine Augenbraue hoch und wirkte zum ersten Mal interessiert. »Nun, du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere würde dir mit Freuden für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du?« Ich nickte und steckte mir den Brief wieder in den Gürtel, darauf bedacht, dass er von meinem Hemd verborgen wurde. »An deiner Stelle«, fuhr Diego fort, »würde ich die Klappe halten, bis ich einen der Magier treffe, auch wenn das in deiner jetzigen Lage nicht allzu wahrscheinlich ist.« »Warum nicht?«, wollte ich wissen. »Die Feuermagier sind Gommes Vertraute. Sie leben bei ihm in der Burg und verlassen diese so gut wie nie. Allerdings ist das Betreten der Burg nur Gommes-Leuten gestattet.« »Und wer ist Gommes?« »Gommes ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann der Kolonie. Alle, die du bis jetzt hier getroffen hast, einschließlich mir selbst, arbeiten für Gommes.« »Und mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen, was müsste ich tun?« »Du müsstest im alten Lager mit einem Mann namens Torus reden, der die meiste Zeit vor dem Burgtor herumsteht.« Diego wandte sich um und ging weiter. Ich folgte ihm. Den Rest des Weges sprachen wir nicht mehr. Es war ein langer Weg. Als wir endlich am Ende der Schlucht angekommen waren, sah ich, dass wir immer noch weit oben in den Bergen waren. Aus ungefähr 200 Metern Höhe blickten wir auf das Minental hinunter. Zu unserer Linken, im Osten, wurde das Tal vom Myrtanischen Meer begrenzt. Auf allen anderen Seiten schirmten steile Berge, auf deren Kuppen noch der Schnee glänzte, das Tal ab. 2 große Flüsse durchzogen das Gebiet, von denen einer aus westlicher Richtung, der andere von Südwesten kam. Im Osten vereinigten sich die Flüsse und flossen gemeinsam ins Meer. Ungefähr in der Mitte des Tals stand eine alte, steinerne Burg, umgeben von einem hölzernen Wall. »Das alte Lager«, sagte Diego und deutete auf die Burg.